jetzt wird mitgemacht. Boom, bastisch wie unser Superbass. Gute Nacht, wenn wir kommen, dann tut sich was. Samenstaub wie auf St. Pauli, dicke Booms kommen aus dem Audi. Achtung, hier kommt die dicke Welle wie auf Maui. Maui, lass bouncen, so saugen, so fette Raps, ey, kaum zu glauben. Du wirst jetzt da hochgeschickt, sag Bescheid, wenn du oben bist. Schon so bin ich.